Erster das Wort des Herrn kam zu Jehu, dem Sohn Hananes, und richtete sich mit einer klaren Botschaft gegen König Baasa. Zweiter Gott sagte, ich habe dich aus dem Staub erhoben und zum Anführer meines Volkes Israel gemacht, aber du folgst dem schlechten Beispiel Jerobeams. 3. Weil Baasa das Volk zur Sünde verführte, wollte Gott seine Familie vernichten, genau wie er es mit der Familie Jerobeams getan hatte. Vierter, wer von Baasas Familie in der Stadt starb, sollte von Hunden gefressen werden, und wer auf dem Feld starb, von den Vögeln. Fünfter, alle anderen Taten von Baasa und seine Erfolge sind im Buch der Chronik der Könige von Israel aufgeschrieben. Sechster, als Baasa starb, wurde er in Tirza begraben, und sein Sohn Ela wurde der neue König an seiner Stelle. Siebter, die Warnung Gottes gegen Baasa geschah, weil er Böses tat und die Familie Jerobeams ermordet hatte, obwohl er selbst deren Sünden wiederholte. Achter, im 26. Jahr der Herrschaft von König Esa aus Juda wurde Ela König von Israel und regierte 2 Jahre lang in Tirza. Neuntes, sein Diener Simri, der die Hälfte der Streitwagen befehligte, plante eine Verschwörung gegen Ela, während dieser sich im Haus seines Verwalters betrank. Zehnter, Simri drang in das Haus ein und tötete Ela im 27. Jahr von König Esa, um danach selbst König zu werden. Elfter, sobald Simri auf dem Thron saß, tötete er die gesamte Familie von Baasa sowie alle seine Verwandten und Freunde. Zwölfter, so vernichtete Simri die ganze Familie Baasas, genau wie der Herr es durch den Propheten Jehu angekündigt hatte. 13. Dies geschah wegen der Sünden von Baasa und Ela, da sie Israel dazu verleitet hatten, Gott durch wertlose Götzen zu erzürnen. 14. Die restlichen Taten von Ela und alles, was er während seiner Regierungszeit ausführte, stehen im Buch der Chronik der Könige von Israel. 15. Simri regierte nur 7 Tage in Tirza, während das israelitische Heer gerade die Stadt Gibbethon belagerte, die den Philistern gehörte. 16. Als die Soldaten im Lager hörten, dass Simri den König ermordet hatte, ernannten sie ihren Feldherrn Omri noch am selben Tag zum neuen König. 17. Daraufhin zog Omri mit dem ganzen Heer von Gibbethon weg, um die Stadt Tirza zu belagern und Simri zu stürzen. 18. Als Simri sah, dass die Stadt erobert wurde, ging er in den Palast, zündete ihn über sich an und starb in den Flammen. 19. Er starb wegen seiner Sünden, weil er dem schlechten Beispiel Jerobeams gefolgt war und Israel zum Ungehorsam verführt hatte. 20. Die weiteren Taten von Simri und die Geschichte seiner Verschwörung sind in der Chronik der Könige von Israel festgehalten. 21. Danach war das Volk Israel gespalten, denn die eine Hälfte wollte Tibni als König, während die andere Hälfte Omri unterstützte. 22. Schließlich besiegten die Anhänger von Omri die Leute von Tibni, und nachdem Tibni gestorben war, wurde Omri der alleinige König. 23. Im 31. Jahr von König Esa begann Omri seine 12-jährige Herrschaft über Israel, wobei er 6 Jahre in Tirza regierte. 24. Er kaufte den Berg Samaria für eine große Menge Silber von einem Mann namens Sema und baute dort eine befestigte Stadt. 25. Omri tat jedoch Dinge, die dem Herrn missfielen, und er handelte sogar noch schlimmer als alle Könige vor ihm. 26. Er folgte dem Weg Jerobeams und verführte das Volk dazu, Gott durch den Dienst an Götzen zu beleidigen. 27. Alle anderen Taten von Omri und seine militärische Stärke sind im Buch der Chronik der Könige von Israel verzeichnet. 28. Als Omri starb, wurde er in Samaria begraben, und sein Sohn Ahab wurde sein Nachfolger als König. 29. Ahab wurde im 38. Jahr von König Esa Herrscher über Israel und regierte insgesamt 22 Jahre lang in Samaria. 30. Auch Ahab tat, was in den Augen des Herrn böse war, und er übertraf darin alle seine Vorgänger. 31. Es reichte ihm nicht, den Sünden Jerobeams zu folgen, sondern er heiratete Isabel und begann, den Gott Baal anzubeten. 32. Er baute in Samaria sogar einen Tempel für Baal und errichtete darin einen Altar. Für diesen fremden Gott. 33. Ahab stellte auch ein Kultbild der Aschera auf und erzürnte den Herrn mehr als jeder andere König von Israel zuvor. 34. In dieser Zeit baute Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf, verlor dabei aber seine Söhne, wie Josua es prophezeit hatte.